irakische Herrscher bekräftigte darüber hinaus, die Annexion Kuwaits durch den Irak gelte für alle Zeiten und bleibe unwiderruflich, unter welchen Umständen auch immer. Saddam fügte hinzu, die Amerikaner sollten erkennen, dass sie nicht nur den Irak und den Mittleren Osten, sondern die ganze Welt in eine Katastrophe trieben, aus der es kein Entrinnen geben werde. Saddam Hussein wiederholte seine Forderung, dass eine Lösung der Golfkrise an eine Regelung des Palästina-Problems gekoppelt sein müsse. Der irakische Herrscher hat seit seinem Einfall in Kuwait mehrfach betont, er werde mit aller Härte zurückschlagen, falls der Irak von den USA angegriffen würde. In seiner jüngsten Erklärung aber geht er so weit, mit Vergeltung zu drohen, wenn der Irak stranguliert werde. Ohne im Einzelnen klarzustellen, was er damit meint, muss man jedoch annehmen, dass Saddam Hussein seine Äußerungen in den Zusammenhang mit den gegen Bagdad verhängten Wirtschaftssanktionen stellt, die offenbar zu greifen begonnen haben. Hinzu kommt, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution vorbereitet, die eine Luftblockade vorsieht, um das Handelsembargo gegen den Irak noch wirksamer zu machen. Die Warnung des irakischen Herrschers, der bisher immer unterstrichen hatte, der Irak werde nicht als erster das Feuer eröffnen, ist dazu angetan, die Angst vor einem Krieg im Nahen und Mittleren Osten zu erhöhen. In Jordanien, dessen Finanz- und Wirtschaftsnöte sich durch die Einstellung der Öllieferungen aus Saudi-Arabien weiter verschärft haben, fürchtet die Bevölkerung eine Benzinrationierung. Viele Autofahrer haben damit begonnen, Kraftstoff zu hamstern, um für die erwartete Verknappung gewappnet zu sein. Während die Jordanier in ihrer übergroßen Mehrheit in Saddam Hussein einen Volkshelden sehen, der angetreten ist, um der arabischen Welt eine gerechtere Ordnung zu geben und Israel das besetzte Palästina abzutrotzen, ist der jordanische König Hussein durch seine pro-irakische Haltung in eine verzwickte Lage geraten. Hin und her gerissen zwischen seinen traditionell guten Beziehungen zum Westen und seiner Allianz mit dem Irak, hat König Hussein in einem Fernsehappell an das amerikanische Volk eindringlich für eine politische Lösung der Golfkrise geworben. Angesichts der kompromisslosen Erklärungen aus Bagdad scheint König Hussein jedoch kaum über einen ernstzunehmenden Verhandlungsspielraum zu verfügen. Unterdessen setzt der syrische Präsident Hafez al-Assad in Teheran seine Gespräche mit der iranischen Führung fort. Der Syrer, überraschender Verbündeter des Westens gegen den Irak, ist vor allem darauf aus, den Iran an der Seite Syriens zu halten und nicht näher an den syrischen Erzrivalen Saddam Hussein heranrücken zu lassen. Der irakische Staatschef Saddam Hussein hat die Weigerung Bagdads bekräftigt, sich wieder aus dem annektierten Kuwait zurückzuziehen. Sein Land sei bereit, 1000 Jahre um das Emirat zu kämpfen, sagte Saddam heute nach Angaben von Radio Bagdad vor muslimischen Geistlichen. In der Geschichte sei das Emirat Teil des Irak gewesen und lediglich durch die von Großbritannien gezogenen Kolonialgrenzen selbstständig geworden, erklärte Saddam Hussein. Unterdessen hat Bagdad einen weiteren Schritt zur endgültigen Annexion Kuwaits eingeleitet. Vom Stichtag 6. Oktober an soll die Währung des Emirats ihren Wert verlieren und vorher im Verhältnis 1:1 in irakische Dinar eingetauscht werden. Vor der Invasion war der kuwaitische Dinar etwas höher bewertet als die Währung Bagdads und zudem konvertierbar. Die Krise am Persischen Golf nach der irakischen Invasion in Kuwait war heute das beherrschende Thema des ersten Tages der Generaldebatte der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Der französische Staatspräsident Mitterrand forderte Bagdad erneut nachdrücklich zum Rückzug aus Kuwait und zur Freilassung der ausländischen Geiseln auf. Solange der Irak diese Forderungen des UNO-Sicherheitsrates nicht erfülle, könne es keinerlei Kompromisse geben, bekräftigte Mitterrand. Falls der Irak diese Voraussetzungen einlöse, werde alles möglich sein. Am Ende könne dann eine Nahost-Friedenskonferenz stehen, die sich auch mit den anderen Konflikten in der Region beschäftigte, sagte Mitterrand. Der Irak hält inzwischen 68 verschleppte deutsche Staatsbürger und mindestens 93 Amerikaner an unbekannten Orten gefangen. Diese Zahlen nannten heute die Außenministerien in Bonn und in Washington. Seit Freitag hat sich die Zahl der verschleppten Deutschen damit um 21 erhöht. Die Bundesregierung protestierte erneut gegenüber dem irakischen Geschäftsträger in Bonn und verlangte ihre unverzügliche Freilassung. Nach Angaben aus Washington wurden über das Wochenende weitere 9 Amerikaner im Irak und Kuwait festgenommen und verschleppt. Der Rüstungskonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm hat bestritten, dem Irak eine neuartige, hochgefährliche Bombe geliefert zu haben. Bei dem vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitierten Projekt habe es sich lediglich um Gefechtskopfstudien gehandelt, die aber bereits 1988 eingestellt worden seien. Nach dem Spiegelbericht sind Blaupausen und Testunterlagen für die neuartige Benzinbombe, deren Druckwelle einem kleinen Atomsprengsatz vergleichbar sei, über Ägypten an den Irak geliefert worden. 73 Jahre nach der Oktoberrevolution ist es nun soweit. Der Marxismus-Leninismus wird per Dekret abgeschafft werden. Heute stimmte der oberste Sowjet in Moskau grundsätzlich dem Übergang zur Marktwirtschaft zu. Den Grundsatz verwirklichen soll Gorbatschow. Er erhielt dafür weitgehende Vollmachten, um gerade den Übergang von der Kommando- zur Marktwirtschaft zu bewerkstelligen. Es war keinen Tag zu früh, vielleicht aber schon zu spät. Gorbatschow selbst sagte vor 14 Tagen und vor demselben Gremium, ich zitiere, morgen wird es schon zu spät sein. Zu spät, weil der Zerfall der Strukturen bereits Realität ist. Das Alte tritt zurück und das Neue ist noch nicht entstanden. Das System ist aus den Fugen geraten. Eigentlich gibt es gar kein System mehr. Es ist weg. Da ist ein Zustand des Unmuts und da ist auch ein Verfall in der Wirtschaft, im Rechtswesen, bei der politischen Macht. Zitat Ende. Wir werden Sie im Laufe dieser Sendung über die Debatte im obersten Sowjet näher informieren. Zuvor jedoch wenden wir uns dem Golfkonflikt zu, der heute wieder mehrere Schauplätze hatte. In New York verkündete der französische Präsident einen 4-Punkte-Plan zur Lösung der Krise. In der Region selbst verhärten sich die Fronten. Auch dazu ein Bericht. In Washington berät die Finanzwelt auf der Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank über die Krise. Und auf Mallorca denken die Europäer über neue Formen des Krisenmanagements nach, und zwar auf einer KSZE-Mittelmeerkonferenz. Der letzte Beitrag zur Krise kommt aus Bonn. Dort stehen deutsche Firmen am Pranger der Publizistik, weil sie ganz neuartige Zerstörungswaffen an Bagdad geliefert haben sollen. Wir bleiben dann in Deutschland. Der Spitzenpolitiker der Grünen, Schramm, legte heute ein öffentliches Bekenntnis ab. Auch er war Mitarbeiter des Stasi. Ferner berichten wir über die Situation der DDR-Häftlinge und in unserem Streitgespräch diskutieren Ingrid Matthäus-Meyer von der SPD und Erich Riedel von der CSU zum Thema Ergänzungsabgabe. Gegen Ende der Sendung dann das Neueste von der Wall Street und die Kommentare der Presse von morgen. Zu unserem ersten Themenkomplex, der Golfkrise. Der amerikanische Außenminister Baker hat heute erneut bekräftigt, dass eine Lösung der Krise ohne den vorherigen Rückzug der Iraker aus Kuwait ausgeschlossen ist. Ähnlich urteilt der französische Präsident Mitterrand, der heute Abend zum Auftakt der UN-Vollversammlung in New York einen 4-Punkte-Plan zur Lösung der Krise vorschlug. Hören Sie dazu aus New York Martin Ebbing. Der französische Präsident François Mitterrand war der Erste, der heute den Reigen der prominenten Redner vor der UN-Generalversammlung eröffnete, zu dem unter anderem US-Präsident Bush, der sowjetische Außenminister Shevardnadze und auch Bundesaußenminister Genscher gehört. In der Irak-Frage, so Mitterrand, sei kein Kompromiss möglich. Der französische Präsident forderte erneut den Abzug aus Kuwait und die sofortige Freilassung aller als Geiseln festgehaltener Ausländer. Der irakische Außenminister Aziz konnte freilich nicht selbst der Rede zuhören. Er hatte beabsichtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen, aber die amerikanischen Behörden haben bislang seiner Maschine eine Landeerlaubnis verwehrt. Der Außenminister möchte gerne eine Sondermaschine benutzen. Die USA glauben aber, Sondermaschinen würden für die Evakuierung von Geiseln benötigt und haben ihn auf eine Linienmaschine verwiesen. Morgen dürfte es für Aziz dann völlig unmöglich werden, auf dem Luftweg nach New York zu kommen. Vorgesehen ist, dass der Sicherheitsrat am morgigen Dienstag nun endgültig das bereits seit einigen Tagen diskutierte Luftembargo gegen den Irak und das besetzte Kuwait beschließt. Nachgedacht wird bereits darüber, was der nächste Schritt sein könnte, mit dem die Vereinten Nationen den Irak zum Rückzug zwingen könnten. Sollten die Sanktionen keinen Erfolg haben, so wird befürchtet, wird ein Krieg am Golf nahezu unausweichlich. Die Irak-Krise war auch einer der Gesprächspunkte beim Treffen von Bundesaußenminister Genscher mit dem sowjetischen Außenminister Shevardnadze am Rande der Generalversammlung. Beide nannten das derzeitige Verhalten der UN gegenüber der Aggression ein Beispiel für das zukünftige Verhalten der Weltorganisation. Ein zweites Thema des Gespräches war der Stand der Verhandlungen über die konventionelle Abrüstung. Der Brief, den der bundesdeutsche Außenminister seinem sowjetischen Amtskollegen hierzu in den vergangenen Tagen geschrieben hat, sei, so Genscher, konstruktiv behandelt worden, ohne dass allerdings Einzelheiten bekannt wurden. Daneben wurde versucht, eine Reihe von rechtlichen Stolpersteinen aus dem Wege zu räumen, die der Vollziehung der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten noch im Wege stehen. Dazu gehören die Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Überleitungsvertrag und das Stationierungsabkommen, die noch in dieser Woche abgeschlossen werden sollen. Einigkeit besteht, dass das Dokument über die Suspendierung der Rechte der vier Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes am 1. Oktober in New York unterzeichnet wird. Zum Abschluss schließlich hat Genscher seinen Kollegen zu einem Besuch in das Vereinigte Deutschland eingeladen. Shevardnadze hat sein Kommen noch für dieses Jahr zugesagt. In der Krisenregion am Golf selbst verhärten sich die Fronten. Immer wieder werden im Irak weitere Ausländer gefunden und verschleppt. Heute wieder 21 Deutsche. Insgesamt sind nun 68 deutsche Geiseln in der Hand der Iraker. Die Golftruppen werden auf beiden Seiten der Front verstärkt. Der Ölpreis steigt, heute wieder um 2 Dollar auf 39 pro Fass. Und demnächst will Bagdad die kuwaitische Währung durch irakisches Geld ersetzen. Die Kuwaitis hätten Zeit, so heißt es in Bagdad, bis zum 6. Oktober ihre Dinare umzutauschen. Danach sei das kuwaitische Geld wertlos. Was sich sonst noch in der Krisenregion tat, schildert uns nun Marcel Pott aus Amman. Bagdad beharrt unverändert darauf, dass die Annexion Kuwaits unwiderruflich sei und zudem eine Lösung der Golfkrise an das Palästina-Problem gekoppelt sein müsse, für das der Westen sich mit Rücksicht auf Israel nicht einsetze. Syriens Präsident Hafez al-Assad, der sich seit Samstag seinem Staatsbesuch im Iran aufhält, hat sich entschlossen, seine Anwesenheit in Teheran auszudehnen, um weitere Gespräche mit der iranischen Regierung über die Golfkrise zu führen. Syrien, wie sein Verbündeter der Iran, haben die irakische Invasion in Kuwait verurteilt, nehmen jedoch eine unterschiedliche Haltung bezüglich der amerikanischen Truppenpräsenz in Saudi-Arabien ein. Der syrische Präsident, der sich in der Golfkrise überraschend auf die Seite des Westens gestellt und Einheiten seiner Armee zum Schutz des saudischen Königreichs entsandt hat, ist der Ansicht, der irakische Überfall auf Kuwait sei die Ursache für den westlichen Truppenaufmarsch. Der Irak müsse wieder aus Kuwait hinausgezwungen werden, dann gäbe es auch keinen Grund mehr für die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte am Golf. So lautet die Devise des Syrers. Irans Staatschef Rafsanjani hingegen verdächtigt die USA, sich in Saudi-Arabien langfristig festsetzen zu wollen, um den arabischen Ölreichtum kontrollieren zu können, und lehnt deshalb vor allem den von Washington angeregten regionalen Sicherheitspakt am Golf, der die Präsenz amerikanischer Truppen in der Region festschreiben würde, ab. Der Syrer Assad hat in Teheran bekräftigt, dass Israel trotz der Golfkrise die größte Gefahr im Nahen Osten darstelle und dabei die ausdrückliche Zustimmung der iranischen Führung gefunden. Doch jenseits aller Rhetorik ist der syrische Präsident in Teheran vor allem darauf aus, den Iran an der Seite Syriens zu halten und nicht näher an den syrischen Erzrivalen Saddam Hussein heranrücken zu lassen. Vorwiegend mit den Folgen der Krise befasste sich auch der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, auf ihrer heute in Washington begonnenen Tagung. Es ging um Hilfen für die von der Krise am härtesten betroffenen Länder. Klaus Hofmeier berichtet. In Washington haben heute erste Expertengespräche über weitere Hilfen an die von der Golfkrise besonders betroffenen Frontstaaten begonnen. Darüber hinaus hat man sich darauf verständigt, dass der Internationale Währungsfonds andere von der Golfkrise und Ölpreiserhöhungen geschädigte Länder so schnell wie möglich unterstützen soll. Der sogenannte Interimsausschuss, der die Politik des IWF überwacht, hat, wie man dem heute veröffentlichten Kommuniqué entnehmen kann, zugestimmt, dass der Fonds auf schnellsten Wege auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten reagieren soll, und zwar durch einen angemessenen Gebrauch seiner bestehenden Finanzierungsinstrumente. Wie Staatssekretär Horst Köhler vom Bundesfinanzministerium heute hervorhob, werden damit Hilfen auf zwei Ebenen mobilisiert. Auf der ersten Ebene sind die USA die treibende Kraft. Sie wollen für die drei Frontstaaten, Jordanien, Ägypten und die Türkei, finanzielle Hilfen in einer Größenordnung von rund 14 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Darüber werden am kommenden Mittwoch Vertreter der 7 großen Industrieländer beraten. Überraschend kam heute eine andere dunkle Vergangenheit ans Licht. Der Spitzenkandidat der DDR-Grünen für die Bundestagswahl, Schramm, legte ein öffentliches Geständnis ab. Er hat für den Stasi gearbeitet. Aus Leipzig unser Korrespondent Thomas Stein. Henry Schramm wurde von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. 10 Jahre lang, so bekannte er heute zunächst gegenüber Radio Sachsen-Anhalt und später auf einer Pressekonferenz, habe er der Stasi als inoffizieller Mitarbeiter gedient. Aufgedeckt hatte den Fall der hallensische Ableger einer Kölner Boulevardzeitung. Nach der Veröffentlichung des Blattes erklärte Schramm seinen Kandidatur- und Ämterverzicht und begründete ihn dann in mehreren Punkten. Erstens, ich war, wenn man dies so sehen will, im Kommand des Ministeriums für Stadtsicherheit. Zweitens, ich habe während dieser Gespräche, die nach Zuführungen stattfanden, niemanden wissentlich belastet. Zumindest glaubte ich dies damals. Die Methoden der Auswertung und deren Benutzung durch das MFS, so sind die heutigen Erkenntnisse, könnten nun dagegen sprechen. Drittens, im Anschluss an manch solche Treffen sollte ich Berichte schreiben, am Anfang unter offenen oder versteckten Drohungen. Später genügte auch der Hinweis und die Angst vor der eigenen Entdeckung, dass ich dies tat. Unter diese Berichte musste ich einen anderen Namen setzen, den man mir vorgab. Viertens, für mich war damals wichtig, wenn ich schon nicht die Kraft fand, endlich damit Schluss zu machen und durch eigene Schwäche immer wieder erpressbar war, so doch unter den gegebenen Umständen zu versuchen, mit diesen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, immer wieder zu diskutieren über die Notwendigkeit der Arbeit von Friedens- und Umweltgruppen. Ich versichere, dass ich keinerlei Vergünstigung durch diese erzwungene Kontakte erhalten habe. Als einen der Gründe, sich jetzt umfassend zu offenbaren, nannte der Politiker der Grünen die Angst, dass eines Tages der Verfassungsschutz der Bundesrepublik vor der Tür stehen und dass dann alles von vorne losgehen könnte. Aber die Zeit drängt und deshalb bekam Gorbatschow im Parlament auch gleich noch weitgehende Vollmachten zur Durchsetzung seines Plans, mit und ohne Parlament. Also keine Demokratie, keine Marktwirtschaft, aber eine loyale Armee und ein starker Präsident. Kein Zweifel, die Sowjetunion ist auf dem Weg zu einem hausgemachten Bonapartismus. Hören Sie aus Moskau Roland Haug. Zur völligen Überraschung der sowjetischen Öffentlichkeit wurden Gorbatschow heute im obersten Sowjet grundsätzlich und mit großer Mehrheit zahlreiche Sondervollmachten eingeräumt. Diese beschneiden zum Teil ganz erheblich die Vorrechte der Parlamentarier. Die zweite Abstimmung im Plenum, bei der 277 für den Antrag und 41 dagegen stimmten, hat Gesetzeskraft. Dem Sowjetpräsidenten wird jetzt das Recht eingeräumt, in Übereinstimmung mit der Verfassung Dekrete zu erlassen. Sozusagen, per Ordre du Mufti, können Erlasse zu Fragen der Eigentumsordnung, der Wirtschaft, der Verwaltung, der Preisbildung, des Haushalts, der Löhne und der Finanzen herausgegeben werden. Der oberste Sowjet kann dem Präsidenten allenfalls empfehlen, diese Dekrete aufzuheben oder aber sie abzumildern. Bereits zuvor hatte der oberste Sowjet grundsätzlich den Wirtschaftsentwurf des Präsidenten Gorbatschow gutgeheißen, der dringend Maßnahmen zur Stabilisierung der notleidenden Sowjetökonomie verlangt und den Weg zum Übergang in die Marktwirtschaft bereiten soll. Die Parlamentarier hatten sich darauf geeinigt, dass nicht wie bisher die Programme des Reformökonomen Schatalin und des sowjetischen Regierungschefs Ryzhkov erörtert werden sollen. Mit 323 gegen 11 Stimmen bei 56 Enthaltungen votierten die Abgeordneten dafür, dass ein einziges Reformprogramm diskutiert werden soll. Nach den Worten des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow entsprach keiner der beiden ursprünglichen Entwürfe den besonderen Bedürfnissen der UdSSR. Die Abgeordneten einigten sich darauf, den von Gorbatschow abgeänderten Entwurf als Grundlage für die weitere Arbeit zu verwenden. Über die endgültige Gestaltung des Marktwirtschaftsprogramms entscheiden die Mitglieder des obersten Sowjet jetzt nach Diskussionen über die einzelnen Paragraphen des Gorbatschow-Plans. Es besteht die Befürchtung, dass die Abgeordneten einen Zwitter gebären. Ein Programm, das nicht Fisch noch Fleisch ist, dass sie eine Wirtschaftsmaschinerie entwerfen, die gleichzeitig abbremst und Gas gibt. Die derzeitige innersowjetische Krise erinnert an die Zeit der Wirren zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als das Zarenreich in Anarchie unterzugehen drohte. Gorbatschow hat diese Krise zu einer Machthäufung fixiert auf seine Person genutzt, wie sie weder Chruschtschow noch Brezhnev zu Gebote stand. Das wird ihm jetzt wieder den Vorwurf einbringen, ein Autokrat, ein roter Diktator zu sein, wobei man allerdings nicht vorschnell urteilen darf. Man muss nämlich auch das historische Erbe der Sowjetunion berücksichtigen. Die UdSSR kann nicht von heute auf morgen von einer Diktatur in eine Demokratie springen. Angesichts dieser revolutionären Situation und der katastrophalen Versorgungslage nimmt sich eine Meldung als harmlos und nur konsequent aus, die früher aber zu unerhörten Spannungen geführt hätte. Die DDR ist mit dem heutigen Tag formell aus dem Warschauer Pakt ausgetreten. In Ostberlin wurde ein entsprechendes Protokoll unterzeichnet. Für Spannung sorgt dagegen die Häftlingsrevolte. Nach jüngsten Meldungen will die Volkskammer übrigens bis zum Freitag über eine modifizierte Amnestie abstimmen. Themenwechsel. Ich bin nun verbunden mit unserem Mann in New York, Walter Pfäffle. Herr Pfäffle, haben das anhaltende Säbelrasseln am Golf und der gestiegene Ölpreis die Wall Street wieder mächtig nervös gemacht? Das ist richtig. Die Golfkrise bestimmte auch heute das Geschehen in der Wall Street. Der irakische Präsident Saddam Hussein ließ zwar dementieren, dass er die saudi-arabischen Ölfelder und Israel angreifen werde, wenn der Westen versuche, die irakische Bevölkerung mit Sanktionen zu strangulieren. Die Börse nahm ihn aber beim Wort. Der Ölpreis kletterte auf 38,25 Dollar, ein Anstieg von 2,82 Dollar je Barrel. Und am Aktienmarkt rutschte der Dow Jones-Durchschnitt für 30 Industrietitel um 59,41 Punkte auf den Stand von 24,52,97. Der Dow war im Sitzungsverlauf bis zu 64 Punkten gefallen, konnte aber gegen Ende des Tages einen Teil des Verlusts wieder aufholen. Im Gesamtmarkt war die Zahl der Kursverlierer 7-mal höher als die der Kursgewinner. Am Rentenmarkt löste der steigende Ölpreis erneut Inflationssorgen aus. Die langfristige Regierungsanleihe gab fast um einen Punkt nach, das entspricht einer Rendite von 9,17%. Öl ist zwar noch immer üppig vorhanden und Saudi-Arabien hat seine Produktion erhöht und damit den Ausfall des irakischen und kuwaitischen Öls weitgehend ausgeglichen. Dennoch steigen die Preise an. Wenn nämlich die saudischen Felder zerstört werden, gäbe es keinen Produzenten mehr, der diesen Ausfall wettmachen könnte. Auch der Dollar reagierte heute negativ auf die Krise am Golf. Er fiel um mehr als 2 Pfennig auf 1,5550 Mark. Die Schwäche wurde noch durch eine Erklärung der 7 Finanzminister in Washington verschärft, dass man in einem geordneten Rückgang des Dollars keine Probleme sehe. Am Aktienmarkt kam es heute bei den Banknotierungen zu hohen Kursverlusten. Chase Manhattan verloren 1,5 auf 11 1/4. Die Bank gab zum Wochenende hohe Abschreibungen aufgrund fauler Immobilienkredite bekannt und muss Massenassentlassungen vornehmen. Guten Abend. Wie lange kann das noch so gehen am Golf? Wie lange kann Präsident Bush die Blockadepolitik durchhalten? Wie lange kann Saddam Hussein sie aushalten? Kann der Präsident die Truppen wieder abziehen, solange Saddam Kuwait besetzt hält? Dann wäre die amerikanische Garantie für die anderen Ölstaaten am Golf kaum mehr glaubhaft. Wer hat die besseren Nerven im psychologischen Stellungskrieg? Saddam, ein kühl kalkulierender Rechner ohne Skrupel, hat hunderte westlicher Geiseln in seiner Gewalt. Der Erpressung fügt er nun die Drohung hinzu, nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch Israel direkt anzugreifen. Saddam hofft offenbar, so die Luftblockade gegen Irak noch abzuwenden. Wenn er auch Israel in den Konflikt verwickelt, dann zerstört er alle Chancen, aus dem Nahen Osten in absehbarer Zeit eine friedliche Region zu machen. In Israel fühlen sich nun all jene bestätigt, die ohnehin dem Frieden nicht trauten, der ihnen gleichsam als Gegengabe für die Räumung besetzter Gebiete in Aussicht gestellt wurde. Besetztes Land gegen Frieden, diese Formel, diesen Tausch, halten jetzt noch mehr Israelis für eine Mogelpackung. Dass die PLO sich auf die Seite Saddam Husseins geschlagen hat, heizt die erregte Stimmung in Israel noch an. Helmut Illert berichtet. Iraks Diktator Saddam Hussein als Angreifer. Rückblick auf den Beginn des Golfkriegs gegen Iran vor 10 Jahren. Was damals von manch heimlichem Beifall aus dem Westen begleitet war, ging es doch gegen das Mullah-Regime des fanatischen Ayatollah Khomeini. Heute wandelt es sich vor allem in Israel zu einem Szenario des Schreckens. Ein Lehrfilm der israelischen Armee demonstriert die Verwundbarkeit des Landes gegenüber Angriffen aus der Luft. Angenommene Lage, feindliche Maschinen sind vom Stützpunkt Mafraq in Jordanien ausgestartet, halten im Tiefflug über die judäische Wüste auf Israels Städte zu. Für ein Land ohne strategische Tiefe gibt es nur eine extrem kurze Vorwarnzeit. 60 Sekunden nach Überfliegen der Landesgrenze ist die Hauptstadt Jerusalem erreicht. Nur 40 Sekunden später der Flughafen Ben-Gurion, die Hauptverkehrsschlagader Israels zur Außenwelt. Und nur wenige Sekunden danach die Küstenregion von Tel Aviv. Israel lebt unter ständiger Bedrohung, ist die Botschaft des Films. Israels Bürger sind es gewohnt, mit dauernder Kriegsgefahr zu leben. Doch die Straßenbilder Tel Avivs mit einem gelassenen Alltagsleben spiegeln nicht die ganze Wahrheit wider. Die Schlagzeilen und Berichte der Zeitungen machen deutlich, dass Saddam Husseins Drohgebärden mit der Ankündigung eines Erstschlages gegen Israel eine neue Qualität erreicht haben. Ein Regierungschef, der die Drohungen sehr ernst nimmt, ein Außenminister, der davon spricht, dass der irakische Despot seine Pistole auf die Schläfe Israels gerichtet hat. General Yarif, Direktor des Jaffee Centers für strategische Studien, weist auf die militärische Stärke Iraks hin. 700 Kampfflugzeuge, Boden-Boden-Raketen, die mit chemischen Kampfstoffen, also Giftgas, bestückt werden können. Er kann uns sehr hart treffen, meint Yarif. Wir haben keine Raketenabwehr, nur Flugabwehr. So müssen wir ganz sicher gehen, dass unser Vergeltungsschlag so hart und wirkungsvoll wie möglich sein würde. Zum Gefühl wachsender Kriegsgefahr ist in diesen Tagen der Eindruck zunehmender Gefährdung von innen getreten. Schrecken, Erbitterung und Rufe nach Rache hat der Lynchmord an einem israelischen Reservisten im Palästinenserlager El Boretsch im Gazastreifen wachgerufen. Die Armee übt in diesen Stunden harte Vergeltung. Sie zerstört insgesamt 33 Häuser im Flüchtlingscamp. Teils als kollektive Bestrafung, teils als Sicherheitsmaßnahme, um die enge Straße zu verbreitern, die dem israelischen Soldaten zum Verhängnis wurde. In München begrüße ich Professor Michael Wolfson. Guten Abend, Herr Wolfson. Guten Abend, Herr Voss. Ein Wort zur Person. Sie sind Israeli, Sie sind in Tel Aviv geboren worden, aber Sie lehren in München an der Bundeswehrhochschule Neuere Geschichte. Und bin Deutscher. Und sind Deutscher, beides sozusagen. Herr Wolfson, hat Saddam Hussein die Chancen auf einen friedlichen Ausgleich zwischen Arabern und Israelis eigentlich jetzt schon zunichte gemacht? Er hatte nie diese Absicht, soweit ich seine Politik richtig interpretiere. Seine Drohung gegen Israel klingt wahnsinnig, doch dieser Wahnsinn hat Methode. Ziel von Saddam Hussein ist es, gesamtarabische Solidarität gegen Israel zu erzeugen, zum einen und zum anderen auf diese Weise auch gegen die USA, also die Isolation zu durchbrechen. Herr Wolfson, ein anderes Thema. Sie beschäftigen sich ja immer wieder mit dem Verhältnis zwischen Deutschen und Israelis. Das wird natürlich in mancherlei Hinsicht diskutiert. In Israel war man ja früher gegen jede Art von militärischem Einsatz, Mitmischen, sage ich mal, der Deutschen im Nahen Osten sehr skeptisch. Ändert sich das jetzt unter dem Eindruck der Golfdiskussion? Das glaube ich nicht, weil die Israelis trotz der Aussagen von Herrn Yariv durchaus immer und auch immer noch großes Vertrauen in ihre eigene Armee hatten und haben. Das heißt, man hätte es wahrscheinlich auch im Hinblick auf den Golf lieber, wenn dort deutsche Waffen und Soldaten nicht in Erscheinung treten. Ist die das deutschen richtig? Waffen sind leider schon seit Jahren exportiert worden. Darauf habe unter anderem ich seit Jahren aufmerksam gemacht. Jetzt ist es die größte Sensation, obwohl jeder das wusste. Aber ich kann mir nicht denken, dass die Israelis besonders glücklich wären, die Bundeswehr nun ausgerechnet in dieser Region zu haben. Die Bundesregierung hat kürzlich aus einem ganz anderen Grund Kritik auf sich gezogen, in einem Zusammenhang, der nicht direkt mit Israel zu tun hat. Zunächst einmal, Bonn will sowjetische Juden, denen die Ausreise erlaubt wird, nur in sehr begrenzter Zahl bei uns im Land aufnehmen. Teilen Sie diese Kritik an der Bundesregierung? Nein, ich teile diese Kritik nicht. Zumindest ist sie einseitig. Denn es geht nicht nur darum, ob die Bundesregierung, es geht vor allem um sowjetische Juden, in die Bundesrepublik Deutschland lässt. Diesen sowjetischen Juden steht tatsächlich das Wasser zum Halse. Die Bundesregierung befindet sich in einer Zwickmühle, denn die israelische Regierung möchte, dass die sowjetischen Juden nach Israel kommen und nicht nach Deutschland. Das ist das Dilemma der Bundesregierung. Man sollte da nicht mit Steinen werfen. Ja gut, der Vorwurf lautet antisemitisches Verhalten. Gibt es einen Konflikt zwischen möglichem antisemitischem und, ich sag mal, anti-israelischem Verhalten? Na, also eine pro-israelische Politik kann nicht antisemitisch sein. Und wenn jemand der Bundesregierung in diesem Zusammenhang Antisemitismus vorwirft, so weiß er nicht, was Antisemitismus ist. Verschärft eine Einwanderungswelle sowjetischer Juden nach Israel auch die Probleme dort? Mit Sicherheit, aber diese Probleme nimmt Israel, wenn man die Politik des Landes in den letzten Jahrzehnten zugrunde legt, gerne auf sich. Israel lebt von der Einwanderung, braucht sie. Bis zum Herbst 1989 kamen keine Einwanderer, jetzt kommen welche. Und sollen die jetzt ausgerechnet nach Deutschland gehen, sagen sehr viele Israelis, zumal ab Herbst 1989 die USA auch ihre Tore verschlossen haben, auf Drängen der israelischen Regierung. Auch als Autor setzen Sie sich immer wieder mit den deutsch-jüdischen und mit dem deutsch-israelischen Verhältnis auseinander. Sie haben jetzt die Parole ausgegeben, wenn ich das so sagen darf, keine Angst vor Deutschland. Nun gibt es aber doch diese Angst, auch im Hinblick auf die deutsche Einheit, nicht nur in Israel, auch und vor allem bei unseren Nachbarn. Das ist richtig und falsch zugleich, Herr Voss. Keine Angst vor Deutschland ist der Titel meines neuen Buches, nicht nur die Parole. Es ist einerseits Appell, andererseits aber auch das Ergebnis dieses Buches, vor allem der Studien. Nicht zuletzt und vor allem aufgrund der Meinungsumfragen. Man muss ganz deutlich unterscheiden zwischen den Meinungsumfragen, also der öffentlichen Meinung in der Welt, die sehr positiv Deutschland gegenüber ist, der veröffentlichten Meinung, die mindestens gespalten, oft auch sehr ablehnend Deutschland gegenüber war und ist, und drittens die Ebene der Politiker. Aber auf der Ebene der öffentlichen Meinung, und die ist repräsentativ, finden Sie weltweit, erstaunlicherweise auch für mich, dass die öffentliche Meinung in der Welt Deutschland gegenüber recht positiv eingestellt ist. Sie beziehen sich dabei auf Umfragen? Vor allem. Und es gibt auch die konkrete Verhaltensweise der Menschen. Sehen Sie zum Beispiel die Polen, die nach Deutschland gerne kommen würden. Gucken Sie die Zahl der Asylbewerber in die Bundesrepublik Deutschland. Ob die Menschen hier willkommen sind oder nicht, ist leider eine andere Frage. Aber die Tatsache, dass mehr und mehr Menschen nach Deutschland wollen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil sie wissen, dass diese Bundesrepublik Deutschland, und zwar jetzt in diesem Falle das Vereinigte Deutschland, ein freier demokratischer Staat ist. Deshalb kommen die Menschen hierher, allen Klischees vom alten neonazistischen reaktionären Deutschland zum Trotz. Und das ist richtig. Vielen Dank, Herr Wolfsohn. Wiedersehen nach München. Und jetzt erst einmal Nachrichten, Nina Ruke. US-Präsident Bush hat den am 12. September in Moskau unterzeichneten 2+4-Vertrag, der dem vereinten Deutschland die volle Souveränität gibt, dem Senat zur Ratifizierung zugeleitet. In einer Feierstunde im Garten des Weißen Hauses, an der auch Außenminister Baker und der deutsche Botschafter teilnahmen, würdigte Bush den Vertrag als Höhepunkt einer seit Jahrzehnten betriebenen westlichen Politik. Mit einer raschen Annahme des Vertrages durch den Senat wird gerechnet. Für die Häftlinge in der DDR wird eine Teilamnestie nicht mehr ausgeschlossen. Das Präsidium der Volkskammer will sich am Freitag mit dieser Frage beschäftigen. Die SPD hatte zuvor eine allgemeine Strafmilderung um ein Drittel vorgeschlagen. Auch nach der Ankündigung des Volkskammerpräsidiums setzten die Häftlinge ihre Protestaktionen fort. Es gab auch einzelne Ausbruchsversuche. Die Strafgefangenen wollen jetzt zunächst bis Donnerstag abwarten. Dann will das Justizministerium Vorschläge für eine Überprüfung der Urteile vorlegen. Nach den gewalttätigen Krawallen gestern Abend in Ost-Berlin befürchtet DDR-Innenminister Distel jetzt auch Ausschreitungen am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit. Gestern hatten rund 500 meist vermummte Demonstranten in der Ost-Berliner Innenstadt randaliert. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Die Bundesanstalt für Arbeit ermittelt bundesweit gegen illegale Leiharbeit aus der DDR. In Nordrhein-Westfalen hat die Gewerbeaufsicht nach eigenen Angaben viele DDR-Firmen entdeckt, die im Auftrag westdeutscher Firmen tätig seien. Die dort Beschäftigten würden häufig unter gefährlichen Arbeitsbedingungen und zu Stundenlöhnen von nicht mehr als 6 Mark eingesetzt. Die Bundesregierung will dem Zustrom von Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen entgegenwirken. Das Bundeskabinett beschloss eine Flüchtlingskonzeption. Danach soll den Ausländern geholfen werden, in ihrem Herkunftsland wieder Fuß zu fassen. Bis Ende August hatten fast 120.000 Menschen in der Bundesrepublik Asyl beantragt. Weiterhin hat das Bundeskabinett 312 Millionen Mark für die nächsten 12 Monate bereitgestellt, um die Lehrstellensituation in der DDR zu verbessern. Rund 30.000 Jugendlichen soll damit eine Berufsausbildung ermöglicht werden. Benzin wird zum 7. Mal seit Beginn der Golfkrise teurer. Die großen Mineralölkonzerne schlagen bis auf Aral zwischen 2 und 4 Pfennig auf den Liter Normalbenzin und zwischen 3 und 5 Pfennig pro Liter Superkraftstoff auf. Die Begründung: In Rotterdam hat das Rohöl einen Rekordpreis erreicht, 41 Dollar pro Barrel. Vor Beginn der Golfkrise lag der Preis noch bei rund 19 Dollar. Der britische Verteidigungsminister Tom King hat Einheiten der Rheinarmee bei Fallingbostel zum Einsatz am Golf verabschiedet. Zug aus Kuwait bewegt werden könne. Der Irak will US-Präsident Bush einen, wie es heißt, Prozess nach Art des Kriegsverbrechertribunals von Nürnberg machen. Eine Anklageschrift wegen Verbrechen gegen die Völker der Welt sei der US-Botschaft in Bagdad zugestellt worden, heißt es in der irakischen Zeitung Bagdad Observer. Der Prozess solle am 15. Oktober beginnen und 3 Tage dauern. Der Irak hat seine Streitkräfte im besetzten Kuwait und in angrenzenden Gebieten während der letzten Woche um 70.000 Mann verstärkt. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sind jetzt 430.000 irakische Soldaten in der Konfliktregion stationiert. Auf ihrer Jahrestagung einigten sich die Weltbank und der Internationale Währungsfonds auf Hilfen für Dritte Weltstaaten, die von der Golfkrise betroffen sind. So will die Weltbank Wohnungsbauprogramme für Flüchtlinge aus Irak und Kuwait unterstützen. Der IWF sagte all den Mitgliedstaaten rasche Kredite zu, die vor allem durch die höheren Ölpreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zwei Zahlen aus China. Über 700 Millionen Mark umgerechnet gibt Peking für die Asienspiele aus, die am Wochenende mit großem Pomp begonnen haben. Die zweite Zahl, über 500 Menschen sind seit Jahresbeginn in der Volksrepublik hingerichtet worden. Makaber genug, bei 11 dieser Hinrichtungen bezog sich das Urteil ausdrücklich auf die Asienspiele. So werde sichergestellt, hieß es, dass die Delinquenten, die bei den Unruhen im vorigen Jahr in Haft genommen worden waren, die Spiele nicht stören könnten. Blut und Spiele. 15 Monate ist es her, dass das Regime die friedliche Erhebung der Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens niederwalzte. Wir alle dienen den Spielen. Diese Parole begleitet jetzt den Aufwand und den nicht unbedingt freiwilligen Einsatz der Menschenmassen, die das Spektakel zu einem Erfolg machen sollen. Sie sollen das befleckte Ansehen der Volksrepublik aufpolieren für die eigene Bevölkerung und für die Welt. Aus Peking, Gisela Mahlmann. China versucht bei den Asiatischen Spielen sein weltpolitisches Gewicht zu zeigen. Eine neue Variante der Ping-Pong-Diplomatie, mit der Peking einst den Kontakt zum Westen aufgenommen hatte. Die Golfkrise hat die Spiele zu einer politischen Bühne gemacht. Beim Empfang der Delegation aus Saudi-Arabien versichert Ministerpräsident Li Peng erneut, dass Peking das internationale Embargo gegen den Irak voll unterstütze. Bei der Eröffnung wurden die Sportler aus Kuwait am meisten beklatscht. Sie hatten schon vor dem Überfall auf ihr Land Kuwait zum Training verlassen. We are here to tell all the whole world that our Kuwait is gonna be our Kuwait. Wir sind hier, um der ganzen Welt zu sagen, dass Kuwait immer unser Kuwait bleibt. Auch wenn sie unser Land besetzt haben, das Volk haben sie nicht erobert. Die Sowjetunion schließt einen internationalen Militäreinsatz gegen den Irak nicht mehr aus. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York erklärte der sowjetische Außenminister Shevardnadze, die UNO habe die Macht, aggressive Handlungen des Iraks zu verhindern. Sie werde von ihr Gebrauch machen, falls die illegale Besetzung Kuwaits anhalte. Jede militärische Aktion sollte jedoch von der UNO beschlossen werden. In diesem Zusammenhang sprach sich Shevardnadze für eine Wiederbelebung des Militärausschusses des UNO-Sicherheitsrates aus. Dieses Komitee besteht aus den Generalstabschefs der 5 ständigen Mitgliedstaaten des UNO-Sicherheitsrats. Der italienische Außenminister De Michelis, der vor der UNO-Vollversammlung im Namen der 12 EG-Staaten sprach, vertrat die Auffassung, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf eine lange Belagerung des Irak einrichten müsse. Nur dann könne sie ihre Ziele erreichen, also den Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait, die Freilassung aller Geiseln und die Wiederherstellung der Souveränität des Ölscheichtums. Die Suche nach einer politischen Lösung der Golfkrise müsse fortgesetzt werden, allerdings dürfe dies nicht zur Unfähigkeit führen. Der UNO-Sicherheitsrat wird am späten Abend voraussichtlich eine Luftblockade gegen den Irak beschließen. Entsprechend dem Resolutionsentwurf soll irakischen Flugzeugen verboten werden, auf ausländischem Hoheitsgebiet zu landen oder dieses zu überfliegen. Die Krise am Persischen Golf war heute auch Thema im Weißen Haus. Der amerikanische Präsident Bush empfing den türkischen Staatschef Özal. Bush bedankte sich dafür, dass sich die Türkei trotz der schweren Belastungen an die Seite der USA gestellt habe. Özal versicherte, er stehe weiterhin fest zur Anti-Irak-Koalition. Unterdessen hat der Irak nach Informationen des amerikanischen Verteidigungsministeriums seine Truppen in Kuwait und entlang der Grenze zu Saudi-Arabien massiv verstärkt. In der vergangenen Woche habe die Führung in Bagdad weitere 70.000 Soldaten stationiert, hieß es in Washington. Ihre Gesamtzahl sei damit auf etwa 430.000 Mann gewachsen. In Argentinien haben 2 Kriegsschiffe den Hafen von Buenos Aires verlassen, um sich an der von den Vereinten Nationen verhängten Wirtschaftsblockade gegen den Irak zu beteiligen. Die Schiffe sollen in der Straße von Hormuz eingesetzt werden. Ägypten will seine Truppen in Saudi-Arabien verstärken. Wie das Verteidigungsministerium in Kairo heute ankündigte, würden weitere Panzer- und Schützenregimenter in das Königreich entsandt. Bisher sind in der Krisenregion etwa 20.000 ägyptische Soldaten im Einsatz. Auch die britische Regierung verlegt Truppen an den Persischen Golf. Verteidigungsminister King bestätigte heute, dass die 7. Panzerbrigade der britischen Rheinarmee mit 6.000 Mann im Golf eingesetzt werde. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In der Bundesrepublik steigen die Benzinpreise erneut. Seit heute müssen die Autofahrer an den meisten Tankstellen bis zu 6 Pfennig mehr pro Liter Kraftstoff bezahlen. Sprecher der Mineralölkonzerne erklärten, die Preiserhöhungen seien aufgrund der Entwicklung am Rohölmarkt in Rotterdam erforderlich. Das Bundeskartellamt in Berlin nannte die Anhebungen gerechtfertigt. Am Mikrofon Peter Tartler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Was Deutschland angeht, war dies ein Tag wie manch anderer in jüngster Zeit. Wieder einmal ging es um Stasi-Akten, um das Aufbegehren von Häftlingen in der DDR. Es ging darüber hinaus um ein Konzept, dem Flüchtlingsstrom in die Bundesrepublik zu begegnen. Wir wollen über all das in dieser Sendung berichten, vorher aber das Thema, das die Welt weiterhin in Atem hält, die Golfkrise nämlich. Das Plenum der Vereinten Nationen hat sich heute wieder einmal dieser schwierigen Sache angenommen. Hauptredner in New York war Eduard Shevardnadze, der sowjetische Außenminister, und er zeigte sich überaus besorgt. Am Telefon in New York ist nun Tilman Rascher. Herr Rascher, wie ist die Einschätzung des sowjetischen Außenministers? Ja, in der Tat ist die Einschätzung des sowjetischen Außenministers der Lage am Golf ausgesprochen ernst. Und Eduard Shevardnadze hat den Irak denn auch unmissverständlich gewarnt, dass die Anwendung von Gewalt zur Lösung der Krise nicht mehr ausgeschlossen ist. Vor den 160 Delegierten der UN-Vollversammlung erklärte Shevardnadze wörtlich, dass die Vereinten Nationen die Macht hätten, aggressive Aktionen mit Gewalt zu unterdrücken. Der sowjetische Außenminister betonte jedoch, zuvor müssten alle friedlichen Druckmittel zur Beilegung der Krise ausgeschöpft werden. Shevardnadze wies in diesem Zusammenhang allerdings auf die bislang beispiellose Einheit im UN-Sicherheitsrat hin und ließ durchblicken, dass das UN-Gremium drastische Maßnahmen ergreifen werde, wenn die Besetzung Kuwaits andauern sollte. Der Minister appellierte an die arabischen Staaten, bei der Suche nach einem Ausweg aus der Krise mitzuhelfen. Ähnlich wie bereits gestern Präsident Mitterrand stellte auch Shevardnadze einen Zusammenhang zwischen Golfkrise und anderen Konfliktherden im Nahen Osten her, die eben erst nach Beendigung des gegenwärtigen Konflikts gelöst werden könnten. Der sowjetische Außenminister, der die Invasion Kuwaits als einen terroristischen Akt bezeichnete, setzte sich in seiner Rede mehrfach für eine Stärkung der Vereinten Nationen an und bot sogar den Einsatz sowjetischer Truppen im Rahmen einer UN-Streitmacht an. Shevardnadze forderte darüber hinaus die Einrichtung eines internationalen Tribunals. Ein solcher Gerichtshof sollte nach Meinung des Ministers über Leute richten, die mit der Anwendung von Massenvernichtungsmitteln drohen, um andere Staaten zu erpressen, die unschuldige Geiseln nehmen oder größere Terroraktionen zu verantworten haben. Ein wenig verklausulierter Hinweis auf Saddam Hussein. Herr Rascher, wie ist nun die Rede des sowjetischen Außenministers in UNO-Kreisen aufgenommen worden? Interessant und außergewöhnlich bei dieser Rede war mit Sicherheit die Tatsache, dass die Sowjets klar zu erkennen gegeben haben, dass sie zumindest die Androhung von militärischen Schritten inzwischen unterstützen. Die Sowjetunion hatte sich ja zuvor ausgesprochen vorsichtig in Bezug auf die Anwendung von Gewalt geäußert. Das hat sich geändert. Shevardnadze erklärte nach seiner Rede gegenüber Journalisten, die Geschichte habe gezeigt, dass Zwangsmaßnahmen gelegentlich notwendig seien. Ein deutliches Indiz für eine härtere Gangart der Sowjets im Golfkonflikt und eine deutliche Warnung an Saddam Hussein, dass die Geduld des ehemaligen Verbündeten nicht grenzenlos ist. Nun ist vor wenigen Minuten der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammengetreten. Beraten wird natürlich die Frage, ob das Embargo gegen den Irak auch auf den Luftraum ausgedehnt werden soll. Wie meinen Sie, Herr Rascher, stehen die Aussichten? Die Aussichten stehen ausgezeichnet, dass